to the ground. Shake your body, shake your body, shake your body down to the ground. Shake your body, shake your body, shake your body down to the ground. Shake your body, shake your body, shake your body, body. Shake your, shake your body, body. Shake your, shake your body, body. Shake your, shake your body, body. Shake your, shake your body, body. Satellite, mein Name ist Marusha und denjenigen Herrn, den ihr gerade hört an dem Decks, ist Carl Cox, straight out of UK. Aus London kommt der Gute und hat einen Mix für euch gemacht. Enjoy. Press. Press. Satellite. We'll be right back.

Kyle Cox im Mix aus UK, aus London für euch. Ich setze gleich hoch sie. Habt Spaß. We'll be right back. Rick Satellite.